Thymian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, heute ausschließlich hier im Radio zu hören bei 1 Live, offene Sendung. Ich freue mich auf eure Anrufe. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft ganz einfach an, Telefonnummer 0800 5678 111. Was brennt euch auf den Nägeln, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Die erste Anruferin ist Chris und die ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hi. Ja, super. Chris. Ja. Du hast mich angerufen. Jawohl. Warum? Ja, es geht um Folgendes. Ich hatte eigentlich gestern schon angerufen, ich habe der Simone gestern Abend zugehört. Die hatte was von einer Dreierbeziehung erzählt, beziehungsweise davon, dass sie mittlerweile dann sich für ein Mädchen entschieden hatte. Das war die erste Anruferin, ne? Ja, das glaube ich gestern, ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir eigentlich ja was Ähnliches passiert ist und ja, aber ganz in einer ganz anderen Weise. Und zwar gehe ich seit einem halben Jahr ungefähr, also ich gehe schon länger chatten. Seit einem halben Jahr habe ich da jemanden kennengelernt im Internet. Ja, Frau? Nein, Mann. Und aus der Schweiz, also ich komme auch aus der Nähe von Köln, deswegen ist es natürlich ziemlich weit gewesen. Und ja, deswegen hat es auch so lange gedauert, bis wir uns gesehen haben. Und ich bin aber tatsächlich hingefahren. Ja, und unverhofft länger geblieben auch noch. Und das hat auch ein bisschen gezündet. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen ist gut, ihr seid zusammen. Ich würde schon sagen, also wir fahren am Freitag zusammen in Urlaub für 4 Wochen. Für 4 Wochen wohin? Nach Griechenland. Nach Griechenland, ich dachte jetzt in die Schweiz. Nein, nein. Wow, wie geil, 4 Wochen Griechenland. Ja genau, habe ich mir auch gedacht. Das ist ja wirklich sehr schön, mit einem Mann, den du im Chat kennengelernt hast. Ja. Und das ist ja eigentlich schon mal total verrückt. Ich fahre da hin und wir kannten uns ja eigentlich gar nicht vorher. Ja, ist schon verrückt, finde ich auch. Und es war schon eigentlich direkt vom ersten Tag an so, wir haben uns am Bahnhof gesehen und es war... Hast du dir vorher Bilder ausgetauscht? Fotos? Ja, klar. Das war, und so, jetzt kommt aber auch irgendwie eine Frau noch mit rein, oder ganz wie? Ganz genau, die kommt jetzt eigentlich erst später, weil mittlerweile bin ich wieder zu Hause und die einzige Chance natürlich jetzt uns irgendwie, ja... zu sehen oder zu hören, ist natürlich am Telefon oder in altbewährter Weise im Chat. Ja. Wobei wir natürlich auch im Chat, ja, ich würde schon sagen, es war schon das ein oder andere Mal etwas erotischer. Gehe ich von aus, ja. Ja, und ich wusste auch, dass er mit vielen anderen Frauen erotisch chattet, was mir eigentlich aber nie was ausgemacht hat. So, und, jetzt gibt es eine Frau. Woher kommt die Frau? Die kommt eigentlich von ihm. Sie hat ihn wohl angesprochen und er hat mich gefragt, ja, ob ich sie ihm irgendwie ranlocken würde. Also es war alles so im Chat so eine Sache und dann haben wir zu dritt gechattet und ich war direkt begeistert von ihr eigentlich. So. Das heißt, wollen wir jetzt gleich mal Butter bei die Fische tun? Ihr habt zu dritt Cybersex gemacht? Ja, quasi. Ja. Und ihm ist das egal, im Gegenteil, ihm gefällt das sogar? Ja, ja. Ihr habt euch zu dritt im Chat heiß gemacht? Ganz genau. Kommt sie jetzt auch mit nach Griechenland? Nein, das nicht. Das also nicht. Das nicht. Aber gesehen hast du oder er hat sie auch noch nicht? Nein, das ist es ja. Würdet also, ihr denn wollen? Ja, das ist das Problem. Also ich würde eigentlich unheimlich gerne, weil ich eigentlich mir auch nichts dabei denke, wenn ich sie sehen würde oder wüsste, er fände jetzt irgendwas an ihr oder sowas. Du hast aber noch nie mit einer Frau real Sex gehabt. Real nicht, aber es reizt mich schon sehr. Also ich muss auch sagen, so wenn ich jetzt zum Beispiel im Zug sitze, mir sitzt jemand gegenüber, die finde ich toll. Guckst du den Mädels auch hinterher? Kann ich nicht weggucken, genau. So, jetzt ist das aber doch schon irgendwie eine kuriose Situation. Du hast dich in einen Typ verliebt, ne? Verliebt kann man schon sagen. Ja, schwer. Wenn ihr sagt, schwer verliebt. Will man denn, wenn man ganz frisch und schwer verliebt ist, gleich eine dritte Person dabei haben? Ja, das ist das Thema. Das ist eigentlich so das auch, was er sagt. Ich würde es nicht wollen. Weil ich denke mir so im ersten Moment eigentlich nur, dass ich sie gerne mal kennenlernen würde und einfach nur mal schauen, wer dahinter steckt und wer weiß, vielleicht sieht sie auch fürchterlich aus oder was. Ja, was will er denn? Will er schon, dass man die mit einbezieht? Ich glaube, er hat eigentlich mehr Angst davor, weil er Angst davor hat, dass bei irgendjemandem da ja durch Eifersucht oder was. Ich meine, man weiß ja nicht bei wem. Es könnte ja auch sein, dass ich nachher mit ihr da total bin. Weiß denn sie, dass ihr quasi ein Paar seid? Ja, sie weiß das schon. Woher kommt sie denn? Wo wohnt die? Aus der Nähe von Frankfurt. Ach so, mittendrin, ne? Ja, genau. Wie, quasi auf dem Weg, wenn man in die Schweiz fährt. Ganz genau. Mhm. Wie lange läuft das jetzt schon mit der Frau? Ist das noch relativ frisch? Ja, das ist erst circa Mitte August. Ja. Ja. Ja. Wann ist jetzt die Reise geplant, genau? Wann geht's los? Freitag geht's los. Freitag geht's los. Ja, also vor Freitag läuft da gar nichts, ne? Nee, und jetzt das ist dann auch noch, sie fährt danach 5 Wochen nach Amerika. Gut. Finde ich gar nicht so schlecht. Dann kann sich das Ganze erstmal ein bisschen beruhigen. Ihr fahrt erstmal schön in Urlaub zusammen. Ja, genießt 4 Wochen hoffentlich Sonne in Griechenland und euch, genießt euch. Und dann wird man schon weitersehen danach. Vielleicht ist man dann auch ein bisschen entspannter schon. Und, ja, ich denke. Ne? Und dann ist die erstmal 5 Wochen in Amerika. Obwohl, von Amerika aus kann man ja auch gut chatten. Ja, wir wollen auch auf jeden Fall so. Sie hatte mir dann irgendwas geschrieben von wegen... Sie wollte dann zu einem bestimmten, sie hat mir dann gesagt, so am Sonntag, jeden Sonntag denke ich dann an dich um 9 Uhr oder sowas und dann weißt du, dass ich an dich denke. Echt, sowas Heißes schreibt die? Ja, sie schreibt sie das denn deinem Freund auch? Das weiß ich ja natürlich nicht, so was sie ihm schreibt. Ich frag ihn doch. Ja, wir reden da schon drüber. Ist sie denn eine rein lesbische Frau? Oder? Nein, das war auch sowas. Wandelt sie auch zwischen den Welten? Sie hatte da eigentlich gar keine Bezüge zu vorher und war erst durch die Sache... eigentlich so ziemlich auch aufgewühlt danach, weil sie da gar nicht mit gerechnet hatte, dass sie das so anziehen würde. Sag mal, Chris, grundsätzliche Frage mal. Ich habe irgendwie so den Eindruck, dass die Frauen, die Mädels, eher sich auf solche Sachen einlassen als Jungs. Ich glaube auch. Woran liegt das? Sind die Jungs dazu schüchtern, zu verklemmt, zu machohaft oder sind die einfach wirklich anders gepolt? Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch einfach was... Ich weiß nicht, ich würde sagen, es hat vielleicht auch was mit der Gesellschaft zu tun. Ja, also. Das glaube ich auch. Also er würde sich wahrscheinlich nicht darauf einlassen, wenn du sagst, komm, lass uns noch einen Typ dazu nehmen. Ja, das wäre, glaube ich, schon was anderes. Siehst du? Ja. Also ich finde, das würde ich auch nicht wollen, ehrlich gesagt. Mm. Ja, also wenn man so ganz frisch verliebt ist, ist mir das auch sehr schwierig vorzustellen, da gleich so eine Dreiergeschichte zu machen. Nun bin ich nicht das Maß der Dinge, aber für mich wäre es nicht möglich. Ja, ich weiß, wie gesagt, es ging auch einfach erstmal darum, dass man sich trifft und sich kennenlernt. So, ich sage ja, es muss ja nicht unbedingt direkt was laufen. Gut, aber das ist ja jetzt eh alles in weite Ferne gerückt, durch euren Urlaub, durch ihren Urlaub. Und dann könnt ihr euch ja mal treffen. Und dann trefft euch zu dritt und dann guckt man, was draus wird. Aber genießt ihr erstmal jetzt euren Urlaub. Ja, auf jeden Fall. Lasst es euch gut gehen. Wo geht's genau hin in Griechenland? Nach Serifos, das ist eine ganz kleine Insel dort. Wo liegt die? Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in Griechenland. Aha, also es wird schon sehr schön und sehr romantisch sicher werden. Also er hat mich eingeladen, also es war auch so, er fährt da schon seit 1000 Jahren hin und ich war noch nie da und das war dann so der Grund. Ne? Du grüßt ihn herzlich von mir, wahrscheinlich kennt er mich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber dennoch, schöne Grüße und schönen Urlaub. Ja, danke schön. Tschüss, Chris. Ciao. 0800 5678 111, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft diese Nummer an, die kostet euch keinen Cent, die ist umsonst. 0800 5678 111. Hans, 65 Jahre alt, guten Morgen. Ja, richtig. Hallo Hans. Ja, grüße dich auch. Um was geht's? Ja, ich habe ein Problem. Weißt du, ich habe seit einiger Zeit, schon längere Zeit, so Ohrgeräusche, dieses Tinnitus nennt man das ja. Tinnitus, genau. Und es gibt ja da keine Heilung. Ja, schwerlich. Man kann die nur, jeder sagt was anderes und man kann aber nichts machen, im Grunde genommen. Das Problem ist, ich kann nur einschlafen, wenn ich abends etwas Alkohol trinke. Also nicht etwas, schon etwas mehr. Wie viel? Nur eine halbe Flasche Wodka trinke ich. Flasche Wodka? Ja, mit Cola, ohne Jeden Abend? Ja. Und das Problem ist, ich habe natürlich Angst, dass man dann zum Alkoholiker wird. Eins zum anderen. Lass uns erstmal über diesen Tinnitus, über dieses Ohrgeräusch reden. Ja. Soweit ich das weiß, kann man sich das so vorstellen, dass man ein permanentes Pfeifgeräusch im Ohr hat, ja. Das man nicht wegschalten kann, Nicht abschalten. Hast du das in beiden Ohren? Das hat man nicht im Ohr, das hat man im Kopf. Im Kopf. Also kann man, das hat mit den Ohren gar nichts zu tun. Man hat es im Kopf, ein Pfeifgeräusch im Kopf. Das Gehirn, ne? Das Gehirn registriert irgendwie ein Geräusch und gibt es immer wieder. Gibt es Stunden am Tag, wo der Pegel ein bisschen runtergeht? Ja, dann, wenn ich zum Beispiel in einer Umgebung bin, wo Geräusche da sind, dann merkt man das nicht. Ach so. Also, sobald es ruhig wird. Also, ist Stille, ein stiller Wald oder so, ist für dich die Hölle. Schlimm. Ja. Das ist natürlich, wenn man ins Bett geht und einschlafen will, ist es still. Ja, und aber dennoch umso lauter in dir. Ja. Ja. Wie lange hast du das schon? Also das habe ich so ein Jahr ungefähr. Ein Jahr? Gut ein Jahr, ja. Und hast schon ziemlich viele Therapien, Möglichkeiten. Ich habe alles gemacht, ja. Mhm. Alle möglichen Dinge gemacht. Und mir hat bisher nur geholfen, wenn ich abends Alkohol trinke, dann ich so hinlegen und bin ein. Mhm. Also ich meine, das ist natürlich eine heftige Sache. Eine halbe Flasche Whisky. Eine halbe Flasche Wodka zu trinken, da bist du ja permanent blau. Ja. Also wenn ich eine halbe Flasche Wodka trinken würde. Was ich habe, dass ich sage, man gewöhnt sich eventuell dran. Ja, allerdings gewöhnt man sich daran. Wie nimmst du denn, seit wann trinkst du jetzt diesen Wodka schon? Auch seit einem Jahr schon? Ja, genau. Also da sind deine Sorgen sehr berechtigt, dass du neben deiner Tinnituserkrankung auch bald alkoholkrank wirst. Das ist das Problem. Ja. Ich trinke jetzt natürlich nur abends, nicht? Trotzdem. Nicht einen Tropfen. Trotzdem. Hast du jetzt auch schon ein bisschen was getrunken? Ja, habe ich auch schon. Mhm. Man merkt es nicht. Nein? Nee. Naja, gut. Ja. Du bist 65 Jahre alt, klingst viel jünger übrigens von der Stimme her. Ja. Ich bin jetzt gerade Rentner geworden, nicht? Bitte? Ich bin gerade Rentner geworden. Ja, das genau, darauf wollte ich hinaus. Also du bist Rentner und musst nicht zum Job, zum Beruf am anderen Tag. Nein. Das nicht. Nein, das brauche ich eben nicht. Lebst du allein oder mit deinem? Ich habe eine Lebenspartnerin. Ja. So, das ist natürlich keine Lösung mit dem Alkohol. Nein. Das ist keine Lösung. Hast du denn keinen vertrauenswürdigen Arzt, mit dem du auch über diese Einschlafprobleme, da muss es doch irgendwelche Mittel geben? Ja, habe ich schon mit ihm gesprochen. Es gibt, ich kann natürlich Tabletten nehmen. Mhm. Dass ich einschlafen kann, aber das ist ja nicht, auch nicht der Wahre. Nee, aber vielleicht, ich weiß ja nicht, um welche Tabletten es sich da handelt, aber so von meinem Laiengefühl aus würde ich sagen, dann würde ich aber lieber in Kauf nehmen, permanent vielleicht Tabletten einzunehmen, als Alkoholiker zu werden. Ja, da habe ich eben Angst, deshalb sitze ich auch in dieser Bedrohung, sagen wir mal so, ne? Mhm. Was mache ich? Nehme ich lieber Tabletten oder mache ich weiter mit dem Alkohol? Mhm. Also, es gibt ja für alle möglichen Erkrankungen, und Tinnitus ist ja eine weit verbreitete Krankheit, gibt es ja in Deutschland Selbsthilfegruppen. Ja. Da wäre zum Beispiel eine Idee jetzt von meiner Seite aus, wir können dir gerne behilflich sein, vielleicht da einen Ansprechpartner zu finden, dass du da mal Kontakt aufnimmst mit Betroffenen. Ja. Denn diese Probleme haben ja nur ganz viele Leute. Ja, natürlich, das habe ich auch schon gehört. So, und wenn du mit Betroffenen, wenn du in so eine Selbsthilfegruppe gehst, vielleicht gibt es da ein paar Tricks und Tipps, wie man das macht mit dem Einschlafen. Ja, ich habe auch schon alles probiert. Ich habe ja auch schon so einfache Beruhigungsmittel und so Schlafmittel genommen, die so frei zu kaufen gibt. Aber die haben mir nicht geholfen. Das geht nicht. Aber was konkret sagt denn dein Arzt, was du tun sollst, um einschlafen zu können? Keine Möglichkeiten. Ah, es gibt's doch nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Man kann was mit so Gegengeräuschen machen im Ohr und so, dass man da sich sowas da reinsetzt und dann würden diese Geräusche vom Kopf übertönt durch andere Geräusche. Mhm. Ja, ich meinte es jetzt auch mehr bezogen auf diese Einschlafproblematik. Ja, hat er da auch nichts Konkretes gesagt? Nein. Mhm. Er sagt, es gibt keine Möglichkeit. Mhm. Weiß er das, dass du Alkohol trinkst, jeden Abend so viel? Nein. Ich glaube, er würde. Ich habe ihn nicht gesagt. So. Mhm. Was sagt denn deine Freundin, die Lebensgefährtin dazu? Ja, die ist natürlich auch, wie soll ich sagen, nicht schockiert, will ich gerade nicht sagen, aber ich habe ihr das erklärt, wie das ist. Das belastet sie bestimmt auch. Selbstverständlich, weil auch unsere Beziehung natürlich. Ja, klar. Und über kurz oder lang besteht halt die Gefahr, dass dann eben, wie ich es vorhin schon sagte, zu der Erkrankung noch ein neues Problem kommt, nämlich dass du alkoholabhängig wirst. Das wäre ganz schlimm, wenn das Beziehungsproblem noch dazu käme, natürlich. Ne? Sag mal, Hans, ist das vor einem Jahr plötzlich gekommen, dieser Tinnitus? Also, ich hatte mal eine Herzerkrankung gehabt. Eine Herzerkrankung war es nicht, so was Ähnliches war. Mhm. Und dann bin ich in eine Reha-Klinik gegangen und da musste man so sich so konzentrieren und solche Übungen machen. Mhm. Und dann ist mir das überhaupt erst aufgefallen, dass ich so einen Piepton im Ohr hatte. Mhm. Nicht, weil das so Entspannungsübungen waren und sowas. Und da ist mir das erst aufgefallen. Und dann wurde es einfach etwas stärker. Meistens kriegen das ja Leute, oder oft kriegen das Leute, weiß ich so aus dem Bekanntenkreis, die sehr stressig leben. Ja, und ich war lange Zeit Betriebsleiter in einem Unternehmen und dann... Stress natürlich gehört zu meinem Leben, täglichen Leben dazu. Nicht. Also, ich kann als Laie sagen, dass das nicht der richtige Weg ist. Ja. Hundertprozentig nicht, weil du vom Regen die Traufe kommst und mit viel mehr Problemen dich wirst rumschlagen müssen demnächst, wenn du so weitermachst. Da wollte ich deswegen mit jemandem mal drüber reden. So, und meine Idee ist, ich sag's jetzt nochmal, was ich gerade gesagt habe, versuche Kontakt mit einer Selbsthilfegruppe für Tinnituserkrankte aufzunehmen. Gut, will ich das versuchen. Vielleicht. Ich kann dir aber auch vorschlagen, dass du kurz jetzt mit meinem Psychologen noch redest und der kann dir vielleicht ein paar Telefonnummern geben, über die du dann leichter an die Gruppe rankommst. Sehr schön. In deiner Nähe. Wohnst du in einer größeren Stadt? Nein, das ist eine kleinere Stadt. Gut, aber irgendwie wird es schon möglich sein. Ja, dann legst du bitte auf und der Johannes, so heißt mein Psychologe, ruft dich gleich an und ich wünsche von Herzen, dass es irgendeine Lösung gibt für dich. Ja, ich danke dir für den Rat. Alles Gute, Hans. Danke. Tschüss. Daniel, guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Daniel. Wie alt bist du? Ich bin 20. 20. Und zwar, ich war in Magdeburg beim Hochwasser als Helfer, habe aber keine Sandsäcke gestapelt, sondern dafür gesorgt, dass die Helfer da kräftig anpacken konnten. Ich war in einer Verpflegungseinheit. Aha. Woher kommst du? Aus dem Westerwald. Aus dem Westerwald. Das heißt, du bist eine der Freiwilligen, die in die betroffenen Gebiete gegangen sind. Genau. Und zwar bin ich beim Roten Kreuz. Ja. Ich habe mich da verpflichtet für 7 Jahre. Ja. Nebenbei, ich studiere eigentlich. Mhm. Und ja, mache nebenbei 7 Jahre Rotes Kreuz. Ja. Im Katastrophenschutz. Toll. Toll, Respekt erstmal. Wie lange warst du drüben? Eine Woche. In der vorvergangenen Woche. Ja, und hast dafür gesorgt, dass die Jungs und Mädels genügend zu essen kriegen? Genau, mit der legendären Gulaschkanone waren wir da. Das heißt, hast du gewisse Qualitäten eines Kochs oder so? Eigentlich nicht. Nee. Beschreib doch mal genau, was du gemacht hast. Also ich komme eigentlich aus einer Sanitätseinheit. Mhm. Bin dann nur über 3 Ecken da hingekommen. Ja, wir standen da den ganzen Tag an der Gulaschkanone und haben Suppe gekocht, meistens Suppe. Mhm. Mussten das dann auch ausliefern und so weiter. Das waren ja wahrscheinlich riesige Kübel von Suppe, ne? Woher wusstest du, was da alles reinkommt, in welchen Mengen? Ja, das hat dann der Chef gesagt. Also wir waren eine kleine Einheit mit 20 Leuten, die für Verpflegung zuständig waren. Und noch ca. 80 andere Leute, die noch für Unterkunft und so weiter gesorgt haben. Mhm. Und wir waren natürlich auch alle ausgebildet innerhalb des Roten Kreuzes. Mhm. Für den Fachbereich Verpflegungsdienst. Ja. Wie viele Stunden am Tag hast du gearbeitet? Konnte man nicht so genau sagen. Also manchmal waren es mehr als 24 Stunden, die wir dann auf dem Bein waren. Boah. Dann 2 Stunden schlafen. Wo habt ihr geschlafen? Auf den Feldbetten in der Schule. In der Schule? Mhm. Ja. Da kann ich mir vorstellen, dass du nach einer Woche völlig geschlaucht warst. Ja, vor allem, weil wir nur 2 Stunden Schlaf hatten teilweise pro Tag. Mhm. Beschreib doch mal die Hochwassersituation, wie du sie da vor Ort erlebt hast. Vom Hochwasser selbst haben wir jetzt nicht viel gesehen, muss man dazu sagen. Weil ihr ein bisschen zurück wahrscheinlich... Wir waren im Sicherheitsbereich. Genau. Mhm. Und was faszinierend war, schon auf der Hinfahrt haben uns viele Leute zugejubelt und gewunken und die standen auf den Brücken in der Stadt und haben uns zugejubelt. Und einige wenige haben wir auch gesehen, die dann vom Hochwasser betroffen waren. Mhm. Und die waren wirklich verzweifelt. Also das ist ein unglaubliches Bild, was man eigentlich... ja sonst nicht zu sehen bekommt. Das war unglaublich. Leute, die so Existenznöte dann hatten. Na klar, ja. War unglaublich. Habt ihr denn die Leute dann auch noch versorgt oder ausschließlich die Helfer? Wir haben teilweise auch diese Leute versorgt, aber letztendlich haben wir vor allem Helfer versorgt, weil das eben so von der Leitstelle dann so geplant wurde. Kamen die Helfer, war das so ein buntes Sammelsurium aus ganz Deutschland? Nein, wir waren eine Truppe ausschließlich aus Rheinland-Pfalz. Achso. Es gibt sogenannte Landeshilfszüge, 11 Stück in Deutschland und einer ist eben in Rheinland-Pfalz stationiert. Ja. Und der ist dann komplett ausgerückt mit ca. 100 Leuten. Also man hört ja sehr viel im Moment lobende Worte von allen Seiten, dass gesagt wird, jetzt ist Deutschland erst wirklich zusammengewachsen. Weil man sich gegenseitig hilft und dass man sehr solidarisch war, was mich auch sehr beeindruckt hat, muss ich sagen. Ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen, dass die Leute so zugepackt haben und dass eben Leute aus dem Westen in den Osten gegangen sind und geholfen haben und so wie du jetzt eben auch es von dir aus beschreibst. Wir haben aber auch unglaublich gute Freundschaften da geschlossen. Mhm. Also wir hatten etliche Schüler, die uns geholfen haben, die wirklich dann von morgens bis abends da waren und mit angepackt haben. Mhm. Und zu denen haben wir auch wirklich gute Freundschaften teilweise aufgebaut und haben auch gute Kontakte dahin. Und auch die Leute haben gemerkt, dass sie uns da auch irgendwie brauchen, sag ich mal. Ja. Und sind auch gekommen, haben unsere Kleidung gewaschen und so weiter. Ja. Und hatten immer ein paar gute Worte für uns da. Das war sehr angenehm doch. Wenn du jetzt für dich sagen solltest, eine Woche Extremeinsatz, Katastropheneinsatz in Ostdeutschland, in den Hochwassergebieten, was ist das Wichtigste jetzt über das hinaus, was du gerade gesagt hast, nämlich die Freundschaften und die menschlichen Kontakte, was so für dich hängen geblieben ist? Dass es einfach auch für einen selbst gut ist, wenn man mal mit anpackt und hilft. Mhm. Das ist, denke ich, für einen persönlich auch ein sehr wertvoller Schritt. Ja, wenn man vielleicht persönlich auch mal sieht, dass eben nicht alles immer so glatt läuft, wie wir es eigentlich gewohnt sind, ne? Dass es auch mal alles ganz schwierig sein kann. Und, genau. kann da auch jedem nur empfehlen, sich bei den Hilfsorganisationen zu engagieren. Mhm. Also es gibt ja nicht nur das Rote Kreuz, es gibt ja auch die Feuerwehr, mhm. Es gibt den Malteser Hilfsdienst, mhm. und so weiter. Ich finde das auch ganz toll, muss ich sagen. Es gibt eben auch für jeden die Möglichkeit, Wehrdienst und Zivildienst genau. zu verpflichten für mittlerweile nur noch 6 Jahre. Und wenn wir diese Organisation nicht hätten, dann hätte es aber viel, viel, viel schlimmer drüben ausgesehen. Ne? Genau, genau. Ja. Daniel, jetzt bist du ausgeschlafen wahrscheinlich nach 2 Wochen. Ne? Ja, so heißt es. Nochmal irgendwie hin, musst du nicht irgendwie aufräumen, arbeiten oder so. Das ist ja alles im vollen Gange. Das ist jetzt nicht mehr dein Gebiet. Nee, jetzt engagieren wir uns wieder vor Ort. Wieder vor Ort. Mhm. Ja. In der Hoffnung, dass so schnell nichts Schlimmes wieder passiert. Genau. Aber eine gute Grunderfahrung. Auf jeden Fall. Für dich persönlich und generell, glaube ich, für unser Land auch. Auf jeden Fall. Ja, toll. Ich würde das immer wieder machen. Ja, gut. Dann wünsche ich viel Erfolg im Studium. Dankeschön. Und nochmal Respekt, dass du das gemacht hast. Dir auch weiter viel Erfolg bei der Sendung. Dankeschön, Daniel. Tschüss. Tschüss. Björn, 20 Jahre alt. Moin. Ja. Hi. Hallo. Hallo Björn. Um was geht's bei dir? Ja, meine Verlobte ist schwanger. Ja. Und ich hoffe von dir. Ja. Mhm. Ja, also ansonsten kommt keiner in Frage. Die wohnt auch noch nicht lange hier bei mir in der Nähe. Ja. Und das Problem ist halt, ich wohne noch zu Hause, habe keine Arbeit momentan, und sie muss halt wahrscheinlich dann jetzt, also sie ist jetzt am Ende des zweiten Monats und wird dann wohl auch irgendwie in 2-3 Monaten aufhören müssen zu arbeiten. Mhm. Und sag mal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Du wohnst bei deinen Eltern noch? Ich wohne bei meiner Mutter. Und wo wohnt sie? Sie wohnt in einem kleinen, billigen Zimmer bei einer älteren Dame, die halt ein Zimmer in ihrem Haus mietet. Ach so, in deiner Nähe aber? Ja, also mit dem Fahrrad 1/2 Stunde entfernt. Ja. Mhm. Und, du bist arbeitslos? Ich bin momentan arbeitslos. Hast du was gelernt? Ich habe eigentlich hätte ich jetzt eine schulische Ausbildung begonnen. Aber ich muss dann halt, das Geld reinbringen, damit ich uns 3 durchbringe, weil meine Mutter wird uns nicht helfen können. Ja. Und ich kann ihr das auch eigentlich nicht wirklich erzählen, weil sie anscheinend sehr eifersüchtig auf meine Verlobte ist. Zumindest wirkt das so. Und weil sie sowieso nicht so viel Geld hat, dass sie uns helfen kann. Mhm. Und aber sie weiß, dass deine Verlobte schwanger ist. Nee, das weiß ich auch nicht. Nicht. Nein, ja. Also ich habe beinahe richtig Angst davor, ihr das zu sagen. Also ich habe auch, also ich rauche auch schon seit, was heißt schon, also eigentlich erst seit 2 Jahren. Ist ziemlich dämlich, dass ich dann angefangen habe, aber Zigaretten. Du rauchst. Ja. Zigaretten. Ja, und ich habe das meiner Mutter lange Zeit nicht gesagt, weil sie halt selbst 1/2 Jahr vorher aufgehört hatte, mhm. und ich wollte ihr den Stress ersparen. Ja. Und dann jetzt letztens hat sie mich dann zum Beispiel da beim Rauchen irgendwo draußen stehen sehen, als ich mich mit so einem Bekannten unterhalten habe. Mhm. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, hatte wirklich einen riesen Terror veranstaltet. Mhm. Und auch deswegen habe ich ziemlich Angst, ihr zu sagen, halt, dass ich Vater werde. Bist du das einzige Kind deiner Mutter? Ja. Ja. Mhm. Bin ich. Und also jetzt nochmal die Frage, du hast also keine Berufsausbildung? Nee. Nee. Ich nicht. Welchen Schulabschluss hast du? Ich habe Fachoberschulreife, bin aber schon mal in der gymnasialen Oberstufe gewesen. Ja. Und bin also auch schon am Ende der 12.1 gewesen, hatte allerdings so wenig Punkte, dass ich gedacht habe, ich lasse mich mal wieder zurückversetzen. Also du wolltest im Prinzip jetzt weiter auf die Schule gehen und jetzt geht das nicht, weil du sagst, ich muss jetzt Geld verdienen für die Familie. Ja, ich wollte jetzt nochmal, also ich bin jetzt ein Jahr arbeitslos gewesen, wollte jetzt nochmal auf der Schule gehen. Aber was willst du denn nun machen, wenn die Arbeit liegt ja nun auch nicht so... Naja, einfach. Ich werde dann entweder eine Ausbildungsstelle, wenn ich eine halbwegs gut bezahlte finden sollte, annehmen müssen, obwohl es gibt hier, soweit ich weiß, nicht mehr wirklich viele, die mich noch nicht abgewiesen haben. Mhm. Oder ich muss halt wirklich eine Vollzeitarbeit annehmen, die dann vielleicht... Eine Hilfsarbeit. Halt je nachdem, was ich kriegen kann, was dann halt... Also da ist ja eine ganze Menge an Problemen. Da ist das Problem der Mutter. Du traust dich, das nicht der Mutter zu sagen. Ja. da ist das Problem des Geldes, weil du keinen Job hast. Und dann ja auch irgendwie das Problem des Wohnens, ne? Ja. Also ihr wollt doch sicherlich zusammenziehen, oder was? Ich habe auch vor allem noch relativ hohe Schulden zusätzlich, die ich auch noch abbezahlen muss. Einmal beim Arbeitsamt und bei einer Handygesellschaft. So, darf ich denn einfach dann zwischendurch mal frevelhaft fragen, wieso ihr schwanger seid, wenn das alles so kompliziert ist? Ja, es war nicht geplant. Sie hat eigentlich die Pille genommen und relativ stark dosierte auch eigentlich. Und ja, sie hat dann vor anderthalb Wochen festgestellt, dass sie schon, dass ihre letzte Regel dann halt schon 3 Wochen überfällig war. Und dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren und da haben sie dann festgestellt, ich habe 4 Millimeter groß und 7 Wochen alt. So Björn, wenn man manns genug ist, ein Kind zu zeugen, mit 20 Jahren, das ist man ja auch, da muss man auch manns genug sein, der Mama das zu erzählen. Also ich werde dir das auf jeden Fall sagen müssen. Ja, das ist, finde ich, einer der ganz wichtigen ersten Schritte, dass du ihr das erzählst. Ja gut, aber da musst du jetzt durch. Das ist jetzt nun mal dein Leben und dein Leben wird sich radikal verändern durch das Kind und durch die Schwangerschaft. Dann musst du dich wirklich irre auf die Hinterbeine setzen und versuchen, irgendwie was zu reißen in Sachen Arbeit. Dann musst du dich weiter auf die Hinterbeine setzen und versuchen, dass ihr eine kleine Wohnung findet irgendwo. Ja. Was sagt denn deine Freundin zu dem Ganzen? Wie stellt die sich das vor? Möchte die mit dir zusammen wohnen? Ja, das auf jeden Fall. Und also wir haben auch lange darüber diskutiert. Also wir wollen beide das Kind und wollen auf jeden Fall zusammen wohnen. Und wenn es wirklich nur eine Wohnung ist, in der wir zwei uns irgendwo in ein Zimmer quetschen müssen und halt ein halbwegs normales Zimmer ist für das Kind. Wie alt ist deine Verlobte? Die ist 23. 23. Und also ich werde jetzt auch Ende des Monats 21. Und es ist halt momentan irgendwie alles ziemlich überlastend für mich, weil ich habe halt letztes Jahr schon halt, als ich dann die Schule nicht weitermachen konnte, die Oberstufe, die Gymnasiale, das war halt schon eine riesen Umstellung für mich. Ich habe halt schon immer Probleme damit, mich auf neue Situationen einzustellen. Und das gut, musst du jetzt machen. Gibt's nichts zu jammern. Ja, wie hoch sind deine Schulden? 1748 Euro oder so ähnlich. Also okay. Bei der Handygesellschaft. Ist eine Stange Geld, aber ist machbar, das abzuarbeiten. Ja, also vor allem, ich bin auch momentan noch mit denen am Verhandeln über halt Ratenzahlungen. Okay. Aber halt, ich bin jetzt halt auch, ich glaube vor einem Jahr war das noch, da bin ich noch in Therapie gewesen zum Beispiel. So vor allem wegen, also ich habe Probleme mit großen Gruppen von Menschen. So. Hast dich ganz schön verzettelt, ne, habe ich den Eindruck, in vielen Sachen. Ja. Und hast viele Probleme auch am Hals, wenn solche Erwartungen dazu kommen. Ich habe auch jetzt in den letzten Nächten kein Auge mehr zugekriegt. Ich kann nicht mehr schlafen, ich kriege richtige krampfartige Zitate. Was ist denn für dich, wenn du jetzt all das vor Augen hast, was dich umgibt, was ist das größte Problem, das Schwierigste? Das größte und schwierigste Problem ist es halt irgendwie... eigentlich eine Kombination aus Arbeit finden und das Ganze meiner Mutter erzählen. Gehe ich recht in der Annahme, dass du auch irgendwie so ein bisschen ein Muttersöhnchen bist? Das kann wohl sein. Ist jetzt auch eine Bombenchance, Björn, dich vielleicht von deiner Mutter ein bisschen zu befreien, indem du das sagst und das dann auch aushältst, wenn sie ausrastet. Aber vielleicht rastet sie auch gar nicht aus und wird euch auch noch irgendwie helfen, wenn der erste Ärger erstmal verstoren ist. Sie wird wohl versuchen, uns zu helfen, aber halt dann auch nur sehr widerwillig. Und sie hat mich schon mal beinahe rausgeschmissen hier. Ja, da soll sie sich rausschmeißen. Du bist ein 20-jähriger Mann. Dann du musst ja eh raus. Ja. So, nichtsdestotrotz, da sind ja nur wirklich viele Sachen und du hast gerade auch noch eine Therapie angesprochen, würde ich gerne, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen redest. Von meiner Seite aus nochmal, sag so schnell wie möglich deiner Mutter, reiß dich wirklich zusammen, du kannst nur gewinnen, du musst es ja eh sagen. Ja. Und das andere ist, ich wünsche dir wirklich viel Glück, dass du eine Arbeit findest, denn das ist ja nur auch sehr wichtig, dass du Geld verdienst. Ja. Du legst auf, mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an. Okay. Alles Gute, Björn. Danke. Tschüss. Tschüss. 1:29 und 25 Sekunden, kleine Pause. 9:30 und 25 Sekunden. Hier ist der Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute ausschließlich im Radio zu hören mit einer freien Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 567 8111 oder ihr faxt uns ganz einfach unter 0800 567 8110. Begrüße jetzt ganz herzlich Peter, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Peter, um was geht's? Und zwar wollte ich einen Tipp abgeben für den, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, hier der mit dem Tinnitus. Hans. Hans, ja. Genau. Und zwar leide ich auch schon seit, ich leide seit frühester Kindheit darunter. Ich habe das irgendwie mal als Siebenjähriger gemerkt, dass ich dann, wenn ich dann irgendwie nachts da liege und mich irgendwie in mich höre, dass ich dann da auch irgendwie so ein Pfeifen höre. Ja. Da war das dann allerdings noch so leise, dass das dann so am Rande des Bewusstseins war, dass das dann irgendwie unterdrückbar war, teilweise auch gar nicht von mir wahrgenommen wurde. Und das ist dann im Laufe des Alterns, Älterwerdens stärker geworden? Also seit 10 Jahren ist es jetzt so, dass ich also wirklich Einschlafschwierigkeiten deswegen habe. Dass du auch da liegst im Bett und letztendlich nur dieses Pfeifen wahrnimmst, dieses Geräusch in dir, in deinem Kopf. Ich habe das wahnsinnige Glück, dass das bei mir auf dem rechten Ohr fast gar nicht ist, dass ich also das meiste auf das linke Ohr konzentriert oder die linke Wahrnehmungshälfte. Und also bei mir ist es so, dass ich dann immer abends dann Musik anmache, irgendwie sowas Leichtes, und das dann so auf die Hörschwelle einstelle, dass ich mich dann also auch unbewusst mehr auf die Musik konzentriere als auf dieses Hintergrund, also auf mein Ohrgeräusch. Das hat mir also wirklich... Das ist dein Trick. Das ist mein Trick. Aber dann habe ich, ist das ja nicht mit einem HNO drüber geredet. Ja. Und der meinte, dass es da halt auch keine Behandlungsmöglichkeiten gibt und dass, wenn das bei mir so funktioniert, ich da glücklich sein soll. Und die Musik, wiederum die Lautstärke der Musik, hält dich nicht davon ab, einzuschlafen? Nein. Nein, das nicht. Also ich bin, also ich habe das Glück, dass ich also ein Musiknarr bin. Ja. Dass ich also wirklich, Musik bestimmt halt auch irgendwie einen großen Teil meines Lebens. Ja. Selbst wenn ich diese Krankheit nicht hätte, würde ich den ganzen Tag Musik hören. Wahrscheinlich würde ich sie nur nachts ausmachen. Was ist denn das für eine Musik, die du dann immer abends und nachts hörst? Nachts eigentlich eher so leichtere Sachen von Klassik, also über seichten Pop. Ach so. Easy Listening halt. Ja. Dieser Trick klappt jetzt schon wie lange bei dir? Also aktiv wende ich den jetzt zumindest 5 Jahre an. Ah ja, jede Nacht? Jede Nacht. Falls ohne Musik läuft da bei mir gar nichts. Wenn ich mal irgendwo woanders übernachte, dann habe ich da große Schwierigkeiten mit umzugehen. Wollte ich gerade sagen, wenn du irgendwo zu Gast bist oder in einem Hotel bist, wo es vielleicht kein Radio gibt oder weiß ich was, keine Anlage, ist es wahrscheinlich sehr schwierig für dich. Das heißt, du musst immer irgendein Musikgerät bei dir haben, ein kleines. Ja. Aber immerhin, das ist natürlich ein Tipp. Ich hoffe, dass der Hans uns noch zuhört. Wenn es wirklich keine Therapiemöglichkeiten gibt und keine anderen Tricks zum Einschlafen zu kommen. Ja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, besser, als sich da mit irgendwelchen... Ja, klar. Ne? Ja, klar. Ob das nun Wodka oder sonst irgendwas ist. Behindert, da du das jetzt quasi von deiner Kindheit an schon hast, den Tinnitus, behindert dich das ja so in deinem normalen Leben? Nein, überhaupt nicht. Das wäre das Problem. Das hat er ja auch gesagt. Im Tag bin ich ja so weit abgelenkt, dass ich mich dann auf irgendwas anderes konzentriere, auf mein Praktikum, auf was auch immer, Fernsehen. Was machst du vom Beruf? Ich mache gerade eine Umschulung zum Fachinformatiker. Ah ja. Und man kann das wirklich nicht letztendlich therapieren. Das haben dir die Ärzte gesagt, dass du damit leben musst und damit alt werden wirst. Es gibt da so ein paar Sachen, dass man da irgendwelche durchblutungsfördernde Mittel einnimmt, dass man so eine Sauerstofftherapie in so einer Überdruckkammer macht, aber einen wirklichen Behandlungserfolg versprechen die sich davon nicht. Und als ich das dann schon so gesagt habe, dass das einigermaßen funktioniert, da ist dem richtiger Stein vom Herzen gefallen, nach dem Motto, der Mann hat jetzt kein wirkliches Problem, dass er jetzt noch psychologisch behandelt werden muss. Ja. Ich muss halt nur für mich akzeptieren, dass es halt irgendwie, dass das mein Leben sein soll. Das ist dein Leben. Auch mit Musik zu hören. Ich meine, es ist ja alles egal, wenn es funktioniert. Und das ist ja relativ einfach auch zu arrangieren, dieser Trick. Ich danke dir, bitte? Man muss halt nur damit dann sich darauf einlassen, abends Musik zu hören. Andere, die brauchen das halt für sich, dass sie dann Ruhe haben. Ne? Wie machst du das denn, wenn du Damenbesuch hast? Wenn ich Herrenbesuch habe. Oder Herrenbesuch hast, okay. Denn, ja, der dann Herr bin ich sowieso auch wieder abgelenkt. Na gut, aber irgendwann ist ja auch mal Ruhe, Schicht im Schacht und dann liegst du da mit deiner Musik und dein Lover will schlafen und sagt, hey, mach die Musik mal aus. Naja, mal für eine Nacht geht das ruhig. Hast du denn, das heißt, du bist in keiner festen Beziehung im Moment? Nee, im Moment nicht. Warst du in einer festen Beziehung mal die letzten Jahre? Nee, leider auch nicht. Auch nicht. Gut, dann wünsche ich dir das auch noch, dass du eine Beziehung findest, der damit, ach mal, es gibt ja tausend Tricks, zum Beispiel schlafe ich immer mit so Ohrenstopfen. Dann könnte dein Freund ja auch, wenn du deine Musik hörst, einfach dir sich die Ohrenstopfen reinpfeifen und dann kann er schlafen und für ihn ist es dann ruhig. Ne? So einfach. Wenn er mich wirklich liebt, dann absolut. Akzeptiert er auch das bisschen Musik. Ach klar, klar. Peter, danke für deinen Anruf und hoffentlich hat Hans das mitgehört. Jo, ich hoffe, ihm habe ich damit irgendwie ein bisschen helfen können. Ja, ich hoffe es. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Jonas, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Jonas. Wir haben genau heute vor einem Jahr telefoniert. Haben wir? Ja. Also mit den Namen, da kann ich mich dann nie so richtig an erinnern. Du musst mir was zum Inhalt sagen des Gesprächs. War so, dass ich da aus dem Ferienlager wieder da war. Ich war als Leiter gefahren und ja, hatte was mit einem 16-Jährigen. Ich weiß. Du weißt? Ja, ich weiß wirklich. Ja? Du hast mit einem 16-jährigen Jungen Sex gehabt. Nein, wir haben noch rumgeknutscht. Ja, aber ja, gut, nennen wir es mal. Fast Sex gehabt. Ja. Und das war alles ein bisschen kompliziert? Genau. Leiter, Teilnehmer, er 16, ich 24 und so weiter. Und du hast damals gesagt, ja, lass auf jeden Fall die Finger davon und ja. Ja. Am besten Distanz gehen und ja, das passte mir überhaupt nicht. Einmal, weil ich mich auch ein bisschen, ja, schon verguckt hatte. Ja. Auf der anderen Seite aber eben auch, weil es natürlich die ganze Situation einfach total bescheuert war und ich ganz gerne, ja, also die Freundschaft wollte ich halt schon irgendwo wahren und das ging natürlich nicht in dem Moment. Ja, und im Nachhinein bin ich einfach nur sehr dankbar für diesen Rat. Wir haben dann sehr lange überhaupt keinen Kontakt gehabt. Dann haben wir uns ja wieder gesehen durch Zufall und ja, uns ignoriert. Also man ist sich so aus dem Weg gegangen irgendwie, der stand einfach zwischen uns. Ja, und dann hat war halt durch einen dummen Zufall war es eben so, dass wir beide dieses Jahr wieder ins Ferienlager gefahren sind. Er dieses Jahr als Leiter inzwischen. Und du auch als Leiter? Ich auch als Leiter. Gleichberechtigte Männer? Ja, quasi. Sozusagen. Ja, mittlerweile 17. Mittlerweile 17, aber es ist überhaupt nichts passiert. Aber wir haben uns super geil unterhalten. Konnten das endlich irgendwo auch für uns klären. Das ist jetzt einen knappen Monat her, dass wir wieder zurück sind. Ja. Und wir verstehen uns super. Ja. Also dieser Monat war absolut genial und wir telefonieren ständig und ja, also auch für ihn einfach ist es klasse, da jemanden zu haben, der das eben schon durchgemacht hat und das war ja genau das, was ich einfach auch wollte. Wie schätzt er denn diesen Vorfall von vor einem Jahr ein, dass er als sehr junger Mann mit einem etwas älteren da rumgeknutscht hat? Also es war für ihn wirklich ein Probieren. Also das erste Mal? Ja, genau. Also er war sich da schon länger drüber bewusst irgendwo und hatte da jetzt endlich jemanden, der, also er hatte das ja von mir und hatte da jetzt endlich wohl jemanden, wo er es dann ausprobieren konnte und ist sich da jetzt auch relativ sicher inzwischen, dass es... Dass er schwul ist? Genau. Aber halt nicht mit mir, das hat er mir auch direkt gesagt. Ich habe gesagt, wunderbar, beruht inzwischen wirklich auf Gegenseitigkeit. Ja, ehrlich? Ja, ja, absolut. Also ist es jetzt für dich wirklich eine gute Bekanntschaft oder vielleicht sogar eine Freundschaft könnte daraus entstehen? Ja, genau. Aber ist es nicht so, dass du insgeheim doch noch irgendwie spinkst und denkst, ach, kriege ich ihn vielleicht doch noch? Nein, gar nicht. Gar nicht? Nein. Also gut, dass du damals nicht weiter gebaggert hast, ne? Ja, ja, und auch so nicht gebohrt und irgendwie darauf bestanden, wir müssen jetzt unbedingt reden oder so. Wir brauchen wirklich diese Distanz einfach und ja, das war dann auch gut so. Und jetzt wirklich total klasse und ja, halt auch für ihn, also das Feedback bekomme ich halt auch von ihm dann zurück, dass er dann sagt, Mensch, klasse, dass wir uns da so unterhalten können und ja, wie war das bei dir mit deinem Coming-out und wo lernst du Leute kennen? Vielleicht ist das wirklich eine ganz gute Grundlage für eine Freundschaft, nämlich auch die Tatsache, dass du ihn nicht bedrängt hast, ne? Ja. Dass du ihn erstmal in Ruhe gelassen hast und es hat sich jetzt so ergeben, dass ihr wieder zueinander gekommen seid. Ja, genau. Hast du denn inzwischen einen Freund? Ja, deswegen kann ich das so klar sagen. Und er auch? Nein, er noch nicht. Er noch nicht. Das wird ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Also ja, es dauert auch überhaupt. Also ich bin jetzt, er hat es nach mir noch einem weiteren erzählt und das war es dann aber auch bis jetzt erstmal. Und Ja, dann bist du vielleicht so ein väterlicher Freund in Sachen Coming Out. Ja, sowas. Ne? Ja, also, ja, so komme ich mir echt vor, aber ja, komme ich wunderbar mit klar. Also das war eben so das, ja, was mir eben auch wichtig war. Ne? Ja, ist ja auch toll, wenn man noch relativ jung ist und hat so einen Ansprechpartner, der genau, einem da so ein bisschen hilft. Es ist ja nun immer noch schwierig, das für sich klarzustellen und zu leben. Ne? Ja, und bei mir sowas eben gefehlt hat. Früher habe ich immer so gedacht, Mensch, da könntest du jetzt so das für ihn sein. Ne? Ich hatte sowas halt nicht. Mhm. Also bei mir hat es dann bis 22 genau, bis ich das verstehen konnte. Ja, ja. Ja, Jonas, schöne Rückmeldung. Ja. Von vor einem Jahr. Genau. Und so hat sich alles zum Guten gefügt. Absolut. Ja. Dank deiner Hilfe. Schön, freut mich. Mach weiter so. Danke, dass du angerufen hast nochmal. Klar. Und alles Gute. Mach's gut. Tschüss, Jonas. Thomas, 27 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo, Thomas. Ja, schönen guten Tag, Domian. Ja. Um was geht's? Jetzt bin ich jetzt mal ein bisschen baff, dass ich Deutsch gekommen bin, weil ich komme gerade aus dem Düsseldorfer MK2, After-Work-Party. Ich habe in deinem Buch gelesen, in dem ersten, dass du beschnitten bist. Nein! Nicht? Gottes Willen. Habe ich eine Fehlinformation? Da steht, dass ich nie in meinem Leben beschnitten sein würde wollen. Ach so, dann habe ich eine Fehlinformation. Dann ist das Gespräch schon gelaufen jetzt, oder wie? Ja, weil ich nämlich fragen wollte, ob ich, was du besser empfindest, weil ich dasselbe vorhabe. Nein, tu es nicht. Würdest du sagen, ja? Ich würde ganz klar sagen, lass die Finger davon. Sei froh, dass du alles hast. Das ja, heißt, ich habe zum Beispiel auch einen Persenfreund, der sagt, das ist besser allein von der Hygiene und beim Sex. Ach Quatsch, Hygiene, wir können uns doch immer schön waschen und duschen, zweimal, dreimal am Tag oder den kleinen Mann unter dem Wasserhahn halten, ist es auch gut. Ja, also, ich denke auch mal, wenn es weg ist, ist es weg, dann kann ich es nicht mehr rückgängig machen. So, genau, ganz klar. Wieso kommst du überhaupt auf die Idee, dass... Ja. Weil wie gesagt, ich habe einige türkische und persische Freunde und die sagen es einfach, aber einige haben das auch von Kindesbeinen an, deswegen haben die keinen Vergleich. Und genau, ich, wollte einfach jemanden mal sprechen, der das hat, aber jetzt bin ich jetzt ein bisschen wach. Ich hätte gemeint, ich hätte es wirklich gelesen im ersten Buch. Ich verstehe, jetzt dachtest du, der Dummel hat den Vergleich und der kann ja, jetzt... Ja, weil du das im Nachhinein hast machen lassen. Nein. Es gab, glaube ich, mal irgendwie ein Gespräch in dem ersten Buch, was ich herausgegeben habe, da geht es um Beschneidung. Ja. Da geht es um jemanden, der das hat machen lassen, aber ich niemals. Ich bin hochglücklich, dass bei mir alles dran ist. Aha. Also du sagst das so definitiv und strikt raus. Also du würdest, dir käme nie der Gedanke, das zu machen. Oder? Niemals. Niemals. Niemals. Ja, gut. Und ich weiß auch immer Männer zu schätzen, die nicht beschnitten sind. Mhm. Ja. Ja. Bist du schwul oder bist du nur heterosexuell? Nee, ich bin eigentlich nicht schwul. Ne? Du bist heterosexuell. Ja. Ja, die Frauen stehen natürlich auch eher so drauf, ne? Auf was? Auf beschnittene Männer? Ja, eher vielleicht. Hm? Ja? Ja, also man ist natürlich ein bisschen unsensibler, das heißt, man ist ein bisschen länger im Sex aktiv. Ja. Aber das kann man als Unbeschnittener natürlich auch wunderbar hinkriegen. Also mein klarer Ratschlag wäre, um Gottes Willen, Thomas, mach es nicht. Ja. Gut, also, sorry für die Filminformation, aber... Zum Beispiel, das kann ich vielleicht noch rasch erzählen, habe ich einen Freund, fällt mir gerade ein, ja, der aufgrund einer Erkrankung im hohen Alter von 26, du musst ihm sein, im hohen Alter von 26 Jahren, das hat machen lassen müssen. Mhm. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was der mir die Ohren voll gejammert hat, die ersten Monate, und sagte, es ist schrecklich. Ach du lieber, auch noch mit Schmerzen verwundet. Ja, nee, ja gut, das auch noch, aber das hat sich dann geregelt. Nein, da fehlt halt etwas. Mhm. Und er hatte wirklich den konkreten Vergleich dann. Man gewöhnt sich da auch irgendwann hinterher dran und man vergisst, wie es vorher war. Ja, nur, das ist ja meine Frage und deswegen will ich es ja nicht voreilig machen, weil ich ja keinen Weg zurück mehr habe. Ne? Mhm, eben, das kannst du nicht wieder dran nähen. Ja gut. Alles klar. Dann also klar ist nein. Okay. Okay, Thomas. Danke dir. Ja? Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Melanie, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Melanie. Ja, Melanie, um was geht's? Also es geht sich um Folgendes, und zwar habe ich seit circa 6 Monaten eine Affäre oder ein Verhältnis, ja, ist schon ein bisschen übertrieben, mit einem Angestellten von meinem Onkel. Mhm. Man könnte das schon eher so sagen, dass das halt eine Beziehung ist. Der ist zwar verheiratet. Wie alt? 26 ist er. Mhm. Ist auch verheiratet, hat 2 Kinder. Oh. Aber die Ehe, die war halt schon ziemlich am Ende und die wohnen auch schon gar nicht mehr zusammen. Mhm. also die sehen sich auch nicht mehr so regelmäßig halt wegen der Kinder. Mhm. Aber ich weiß, dass bei denen halt sexuell halt auch noch was läuft. Ach, es läuft doch noch was? Ja, das schon, ja. Mhm. Aber die wohnen nicht mehr zusammen und die Beziehung eigentlich ist sehr gestört oder eigentlich ist die... Genau, die sind im Grunde genommen, kriegt er es halt nicht so richtig auf die Reihe, sich komplett von ihr zu trennen aufgrund der Kinder. Mhm. Weil 3 und 18 Monate sind die. Mhm. So, das sind ja eigentlich aus deiner Warte gesehen ganz gute Konstellationen. Das heißt, der Mann ist in Bälde frei. Ja, nicht aber richtig, ne? Wo liegt das Problem jetzt für dich? Ja, also bei mir liegt das Problem, ich weiß, dass er noch verheiratet ist, ich weiß, dass da noch was läuft, ich weiß, dass da 2 Kinder sind und ich weiß auch, dass die sich regelmäßig sehen. Ich meine, er erzählt mir das ja auch alles. Mhm. Im Grunde genommen finde ich es gut, nur andererseits denke ich dann halt auch wieder, ja, was ich nicht weiß, das macht mich auch nicht heiß. Ne? Und ich bin eigentlich mittlerweile jetzt der Meinung, nach 6 Monaten, er hat mir das auch nicht direkt von Anfang an erzählt, er hat mir das erst nach 2 Monaten erzählt. Mhm. Dass da auch noch Kinder im Spiel sind und so weiter. Und ich bin jetzt mittlerweile der Meinung, dass ich das irgendwie nicht mehr nötig habe, mit mir machen lassen zu müssen. Und ich will ihn eigentlich vor die Wahl setzen. Er ist jetzt zurzeit seit Sonntagmorgen auf Mallorca. Der kommt jetzt am Sonntag erst wieder. Ja. Wir sehen uns dann auch direkt am Sonntagabend. Der kommt direkt hier hin. Ja. Ist er alleine oder mit seiner Frau da? Nee, die sind mit 14 Männern oder so sind die jetzt in Mallorca. Der ist mit der zusammen weggeflogen. Der fliegt 2-mal im Jahr alleine. Wollen wir uns gar nicht vorstellen, wie das dazugeht bei den 14 Männern. Ja, der hat mich letzte Nacht noch angerufen. Da haben wir noch voll lange telefoniert, 1 Stunde. Wichtig ist, also ich verstehe, dass du jetzt irgendwie ein bisschen die Faxen dicker hast. Ja, genau. Irgendwie sagst, ich möchte von dir eine klare Aussage, zumindest wie es weitergehen soll. Ja, genau, weil er hat mir am Anfang, also wo das so die ersten 2 Mal losging, es fing halt dadurch an, mein Onkel, der hat einen Getränkehandel. Er hat mich dann halt mit den Getränken beliefert und so weiter. Und dann haben wir uns abends halt wieder gesehen und dadurch ist das dann alles passiert und dann ging das halt immer öfter und... Sag mal, dass er ein Angestellter deines Onkels ist, das ist kein Problem, das ist egal. Sagen wir mal so, mein Onkel, der weiß das nicht, aber meine Tante, die Frau von dem, die weiß das, seit Freitag habe ich ihr das erzählt, letzte Woche. Und die war eigentlich überhaupt nicht überrascht, die hat sich da schon fast gedacht. Okay, also ist das kein großes Problem, wenn ihr richtig zusammenkommen würdet? Das wäre kein Problem, aber wenn mein Onkel das unter diesen Voraussetzungen rauskriegen würde, könnte ich sozusagen meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er seine Sachen packen darf. Ach so. Wie stellt er sich denn zu dir? Was sagt er dir denn? Ja, der redet einmal so und einmal so. Der hat jetzt letzte Woche Donnerstag, war er noch hier abends, da habe ich ihn zuletzt gesehen, da war er noch hier. Ja, im Grunde genommen weiß er gar nicht, wieso er das tut und das wäre ja auch alles unfair, aber der könnte nicht ohne mich und der vermisst mich halt so schnell und der ruft ja auch ständig an. Sagt er, dass er dich lieb hat, dass er dich liebt, dass er verliebt ist in dich? Nee, das hat er noch nie gesagt. Noch nie. Aber er sagt, dass er nicht ohne dich kann. Genau, das sagt er. Und jetzt letzte Nacht hat er mit mir gesprochen, hat er mich morgens um, heute Morgen, ja, letzten Morgen hat er mich dann um 5:05 morgens angerufen und hat dann zu mir gesagt, er würde halt einen kompletten Strich darunter ziehen, aber ich müsste halt genau wissen, was ich will. Wie weißt du das? Ja, mittlerweile bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher, ob das alles so richtig ist. Weil ich denke mir, die Frau und die Kinder würden immer zwischen uns stehen. Warum? Ich glaube nicht, dass er komplett mit dem Thema abschließen kann. Das muss er ja auch nicht. Das durftest du auch nie von ihm verlangen. Nein, das mit den Kindern ja auch nicht. Nur dann muss er das Sexuelle zumindest mit der Frau unterbinden. Absolut, bin ich deiner Auffassung. Ja, und solange das noch läuft, bin ich da nicht bereit. Das ist klar. Aber die Frage ist ja schon berechtigt von ihm, was willst du? Würdest du sagen, ja, ich will eine Beziehung mit ihm, wenn die anderen Sachen geklärt sind? Wenn die anderen Sachen dann geklärt sind, ja. Das heißt, ich will ihm gar nicht den Kontakt zu den Kindern verbieten, um Gottes Willen, das will ich überhaupt nicht. Das heißt, bei dir ist, kann man schon sagen, eine ganze Menge Liebe und Verliebtsein im Spiel. Ja, das auf jeden Fall. Und er ist dir schon sehr wichtig und du hast ihn schon sehr gerne. Ja, das schon. Was sagt er denn dazu? Hast du ihm das schon so nahegelegt, dass er das aufhören soll mit der Frau? Wie steht er dazu? Ich glaube, der weiß gar nicht hundertprozentig, wie ich über die ganze Sache denke, weil im Grunde genommen reden wir da mehr oder weniger immer nur so durch die Blume durch. So, Melanie. Also wir kommen nie richtig auf den Punkt. Dann ist es aber ganz höchste Zeit, dass du ihm das mal erstmal so klar sagst, bevor du ihnen jetzt groß für die Alternative stellst. Wenn ja, so sicher, aber einerseits habe ich natürlich auch Angst, wenn ich dann zu ihnen sage, pass mal auf, Sekt oder Selters, entweder sie oder ich, dass ich dann nachher einpacken darf. Gut, aber was ist wiederum die Alternative, das zu sagen? Die Alternative ist, dass du dich unwohl fühlst und dass das alles vor sich hin so wurstelt und du da auch verletzt wirst, dadurch, dass er immer wieder zu der Frau geht. Ja. Also du musst es ja nicht gerade so rabiat gleich jetzt beim ersten Mal sagen. Du musst ihm nur vielleicht auch wirklich freundlich klar machen, dass du ihn einmal sehr gern hast, dass du ihn sehr lieb hast und dass es für dich so kein Zustand ist, dass es für dich immer verletzend ist, wenn er wieder mit der Frau geht. Und du dir sehr wünschen würdest, dass er klare Verhältnisse schafft mit seiner Frau und du sehr gerne mit ihm zusammen sein würdest. So ist das, so würde ich das ausdrücken, erstmal. Ja, aber ich denke mal auch nicht, dass das von heute auf morgen passieren wird. Nee, aber du musst es auch erstmal sagen, was du willst. Ne? Also wenn er gar nicht so richtig war, ja, das musst du machen. Und noch eins, Melanie, auch wenn du irgendwie in großen Zorn geraten solltest, ne? Drohe ihm nicht im Zorn, das deinem Onkel zu sagen. Das ist Nein, das habe ich ihm vom Anfang an gesagt, nicht. Dann hätte ich jetzt schon längst tun können. Das werde ich auf keinen Fall. Nee, tu es auf keinen Fall. Da ärgerst du dich hinterher und du stehst nicht gut da und das ist einfach so eine miese Art. Wenn, dann musst du dich von dem trennen und dann Strich drunter unter die ganze Sache. Ja gut, nur sehen werde ich ihn dann trotzdem noch. Ne? Das ist schon und im Grunde genommen will ich mich auch gar nicht von ihm trennen. Ich habe von Samstag auf Sonntag in der Nacht habe ich ihn immer auch mit ihm telefoniert. Schönen Urlaub und so weiter gewünscht, das hatte ich ihm halt versprochen. Und dann bin ich gestern Abend nach Hause gekommen, dann hatte ich zweimal im Anrufbeantworter gesehen, dass er versucht hat, mich zu erreichen und hat sogar draufgesprochen, was er sonst nie getan hat, weil der hasst die Dinger halt. Und da habe ich gar nicht mit gerechnet, weil wir eigentlich ausgemacht haben, dass wir sobald telefonieren, dass sobald er wieder da halt in Düsseldorf vom Flughafen halt weg ist. Melanie, ich sag dir nur, du bist ja noch relativ jung, bist 18 Jahre alt. Ja. Du musst dir natürlich im Klaren sein, wenn du dich auf die Beziehung mit ihm einlässt und wenn er auch einen Schlussstrich unter seine Ehe setzt, dass da wirklich zwei Kinder sind und die ihn immer wieder besuchen werden und die ganz nah an ihm dran sind. Damit musst du dich ganz klar arrangieren. Ne? Das musst du dir vor Augen halten. Ja, damit habe ich aber eigentlich weniger ein Problem. Ja, das ist gut. Ich sag's nur nochmal. Wenn ich weiß, dass die Frau dabei ist. Ja gut, aber wenn die dabei wird, die auch immer wieder sein. Du musst dann nur Vertrauen zu deinem Freund haben, dass da auch sexuell nichts mehr läuft. Das muss er dir letztendlich vermitteln und dir zusagen, finde ich. Das Recht hast du schon, das finde ich auch. Ja, also wenn er das nicht unterbinden kann, dann so. Dann will ich nicht mehr. Genau. So, jetzt kommt er aus dem Urlaub wieder und ich rede erstmal ganz vernünftig mit ihm am Wochenende. Nicht gleich die Pistole auf die Brust setzen, sondern so, wie ich es dir gerade gesagt habe. Immer so einfach gesagt. Nee, ja, das kann man doch einfach sagen. Dass du einfach mal die Situation so klar stellst und ihm das so vermittelst, wie du es empfindest auch. Ja? Also praktisch gesehen so ihm das sagen, was ich halt denke und dann halt abwarten, was so von ihm genau, ist. Und dann gucken wir weiter, wie es sich entwickelt. Ja. Toi, toi, toi für Sonntag. Okay, danke schön. Tschüss, Melanie. Mach weiter so. Tschüss. Danke, tschüss. Sabrina, 21 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Sabrina. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, vor 2 Monaten ist meine Tochter gestorben. Wie alt war sie? Sie ist in meinem Bauch gestorben. Also ich habe Zwillinge gehabt. Ja. Und mein Sohn, der ist putzmunter und gesund, aber halt meine Tochter. In welchem Monat warst du, als sie verstorben ist? In der 32. Woche. Ja. Und ja, ich war eine Woche vorher im Krankenhaus. Und da hatte ich Wehen und dann hatte ich wehenhemmendes Mittel gekriegt und das Pathosystem. Und das hat mich halt depressiv gemacht. Und dann habe ich, auf eigene Verantwortung bin ich dann nach Hause gegangen. Und bei der Abschlussuntersuchung vom Krankenhaus hat der Arzt zu mir gesagt, also ist eh egal, wenn ein stirbt, sie haben ja 2 im Bauch. Das hat der Arzt so gesagt? Das hat der Arzt so gesagt. Boah, ist das hart. Und dann eine Woche später war ich montags beim Frauenarzt und da hat der Frauenarzt noch zu mir gesagt, wäre alles in Ordnung. Und samstags bin ich dann ins Krankenhaus, weil ich heftige Wehen hatte. Und meine Mutter war bei mir. Und ja, die Hebamme sagte, 6 cm Öffnung, das gibt eine Bilderbuchgeburt von Zwillingen. Und ja, dann kam die Oberärztin und der Arzt, der das zu mir gesagt hat. bekommen und dann hat die Oberärztin ein Ultraschall gemacht. Und dann hat sie gesagt, dass sie keine Herztöne findet und hat dann eine halbe Stunde gesucht und gesucht. Meine Mutter hat mich in der Zeit angemeldet unten. Und ja, meine Mutter war weg und dann hat sie zu mir gesagt, dass die Kleine tot ist. Und es kam dann an dem Tag auch noch zur Geburt? An dem Tag, ja. Ja. Also innerhalb von 5 Minuten, meine Mutter kam hoch und konnte mich noch einmal kurz im Arm nehmen und dann sofort im OP. Hast du die Kleine gesehen direkt nach der Geburt? Direkt nach der Geburt? Nein, ich musste ja... war ja Kaiserschnitt. Ach so. Und dann musste ich erst aufwachen und dann durfte ich erst den Kleinen sehen, den Niklas. Und dann durfte ich meine Tochter, die Lina, sehen. Wo befand sich dann deine Tochter, als du aufgewacht bist? Die war im Kreißsaal. Ja. Wurde gewaschen und angezogen. Also du bist im Kreißsaal schon aus der Narkose aufgewacht? Nein, auf Intensivstation. Die haben mich dann extra hochgefahren. Ach so. Und haben mir dann ein Zimmer gestellt mit einer Hebamme, die sich damit auskennt, mit so Fällen. Und die hat dann halt zu mir gesagt, also Frau Haberscheid, es wäre besser, wenn Sie die Kleine nochmal sehen und können Sie sich verabschieden. Dann hast du sie gesehen? Ich habe sie gesehen, Wie sah sie aus? Also sie war schon blau im Gesicht. Also so eine Hälfte. Ja. Und ja, das Gesicht war halt nicht fest, so wie man das gewohnt ist. Hing runter. Aber sie war eine Süße. Nun lebt ihr Zwillingsbruder und ist kerngesund. Ja. Der Niklas heißt er. Niklas. Wie alt ist Niklas jetzt ganz genau? Jetzt ganz genau 6 Wochen. 6 Wochen. Was überwiegt jetzt bei dir? Die Freude, dass du den Niklas hast und dass der gesund ist? Oder die Trauer doch, dass das Mädel gestorben ist? Das ist ja so ein Hin und Her. Also ich habe noch einen Sohn. Ich habe ja 2 Kinder. Und der ist 2 Jahre alt. Und die beiden geben mir Kraft. Aber in gewissen Momenten, so wie abends, wenn ich alleine sitze, kommt es halt. Ich kann auch darüber sprechen. Ich habe damit so jetzt kein Problem. Ja. Ich hätte, glaube ich, mehr ein Problem damit, wenn sie noch gelebt hätte. Und ich sie dann lebend auf den Arm hatte. Ach so, verstehe. Wenn sie dann verstorben wäre, kurz danach. Ja. Hast du sie, oder habt ihr sie beerdigt? Ja. Ja, ja, also die Ärzte haben zu mir gesagt, Kinder, die über 500 Gramm wiegen, müssen beerdigt werden. Aber ich hätte das ja eh gewollt. Wie war das bei der Beerdigung für dich? War das schon auch ein sehr schwerer Gang? Das war der schwerste von allen. Ja. Schon alleine, wie der Wagen aufging und man hat dann so einen kleinen Sarg gesehen. Und dann war mein großer Bruder da. Den habe ich dann auf die Brust immer gehauen. Auf die Brust gehauen, weil er weinte? Weil ich sauer war. Nein, ich war sauer. Warum? Ja, das sind gemischte Gefühle, wenn man da steht. Dass das also passiert ist. Ich war sauer, dass sie gestorben ist. Und ich bin dann auch, dann wurde der Sarg runtergelassen und dann bin ich zusammengebrochen. Ja. Wie ist dein Partner, wie ist es mit dem? Steht der dir sehr bei? Hast du das Nein. Nein? Der hat erfahren, dass ich schwanger bin und dann war direkt Schluss. Ach so. Weiß der das gar nicht, was geschehen ist? Das heißt, ich hatte ihn angerufen und wollte ihm das sagen und er hat zu mir gesagt, er will davon nichts wissen. Das ist aber auch sehr schlimm. Das heißt, dass du eigentlich mit dieser ganzen Katastrophe alleine warst, ne? Alleine ohne Partner. Ohne Partner. Und meine Familie. Die hilft dir und... Ja, ich war jetzt auch die erste Zeit bei meiner Mutter zu Hause, weil sie nicht wollte, dass ich alleine bleibe. Und also die haben mich unterstützt, wo es geht. Liebe Sabrina, unsere Sendung ist jetzt gleich zu Ende. Das tut mir ein bisschen leid, weil ich gerne noch mit dir länger hätte sprechen wollen. Möchte dir aber sehr gerne anbieten, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen, mit dem Johannes, sprichst. Ja, dann leg du mal bitte auf und Johannes ruft dich gleich an. Okay. Und ich wünsche dir und deiner Tochter, deinem Sohn, dem Niklas, genau. Ja. Und den anderen Kindern auch alles Gute. Ich dir auch. Tschüss, danke schön. Tschüss, danke. In der Technik war Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da, Radio 1 live und wieder Fernsehen. 1 Uhr zu Domian. Tschüss.